Über der nun folgenden Stunde, meine Damen und Herren, steht die Frage, nur noch Staub auf dem Mond? Oder wo lässt sich heute die Seele finden, von der die Generationen vor uns wussten, dass sie Geheimnisträgerin war und Lebensspenderin? Wohin hat die Seele sich heute verflüchtigt? Welche Nischen haben wir ihr gelassen in einer durchrationalisierten Welt, die alles erforscht und alles zu beherrschen scheint? Hören Sie nun einen Versuch über die Seele von Viola Altrichter. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und doch Schaden nehme an seiner Seele? Seelenmacht ist des Leibes Kraft. Die Seele eines Verliebten ist nie zu Hause. Man sollte seine Seele auf keinen Fall verlieren, denn als Sterbender kann man seine Seele nur noch Gott anbefehlen. Andere schwören bei ihrer Seele, auch wenn man sie sich aus dem Leib husten kann. Man spricht möglichst aufrichtig aus ihr, oder man gebe die seine hin, um eine andere vor ewiger Verdammnis zu bewahren. Hausfrauen, Jäger, Krämer und Sklavenseelen tummeln sich mit treuen, frommen, guten, kleinen, niedrigen, verschwiegenen und schöngeistigen Seelen. Gute Seelen kommen in den Himmel, böse in die Hölle. Die nicht völlig Verderbten ins Fegefeuer, und für die armen Seelen betet man Seelenmessen am Allerseelentag. Es gibt Volks-, Tier-, Pflanzen- und Steinseelen. Und wer nicht das Glück hat, sich mit einer gleichen Seele zu verbinden, der ist Mutterseelen allein. Seelen pflegen zu wandern, zu stürzen, zu schwimmen, zu segeln oder zu fliegen. Nur wer seine Seele rettet, der hat sich wohl gebettet. Man sollte keinem etwas auf die Seele binden und niemals hinter etwas her sein wie der Teufel hinter der armen Seele. Sonst wird einem das schwer auf der Seele brennen und das muss man sich wieder von der Seele reden. Es gibt für alle Seelenpein den Seelenarzt, den Seelenhirten oder den Seelenbruder. Diese werden uns raten, unsere Seelenmelodie zu spielen und unsere Seelenstimmung zu pflegen. Denn seelenlos sind wir tot. Das Innere bestimmter seelentötender Instrumente bezeichnet man merkwürdigerweise auch als Seele. Die Höhlung eines Geschützrohres ist die Seelenachse. Der Lauf der Kanone, die Kanonenseele. Die kugelförmige Öffnung in dem Satz einer Rakete heißt Seele. Auch nennt man die Schwimmblase des Herings Heringsseele, den Birnenkern eine Birnenseele, Mücken, die ums Licht fliegen und sich selbst verbrennen, heißen bei den Persern russische Seelen. Der Dämmerungsvogel in Tirol ist eine Schneiderseele. Im Kuckuck lebt die verwunschene Seele eines Bäckerknechts, der den armen Leuten den Teig stahl. In der Möwe die Seele eines grausamen Schiffskapitäns, in den Tauben die gerechten und in den Raben die verdammten Seelen. Die Seelen ungeborener Kinder hausen in Bäumen, in Teichen, unter der Erde, in Felsen und in Quellen. Heute spricht man von Seelenklos, wenn jemand einen mit seinen Problemen zuschüttet, von Seelenmassage beim Psychotherapeuten oder schlicht von Seelenschmalz, wenn es sich um penetrante Gefühlsduselei handelt. Was also bei meiner Seele ist Seele? In dem Raum riecht es wieder nach Urin. Man kann die Fenster nicht öffnen. Sie haben keine Griffe. Ihre Strümpfe sind verrutscht. Ihre Hände liegen über Kreuz auf der eingefallenen Brust. Die weißen, kurz geschnittenen Haare hängen wirr im Gesicht. Ihr Mund ist leicht geöffnet, das Gebiss verschoben. Sie schnarcht. Sanft berühre ich ihre Schulter und flüstere ihren Namen. Sehr langsam öffnen sich ihre Augenlider. Der Blick kommt von weit her. Sie hebt das Haupt und sieht ortlos durch mich hindurch. Wie spät ist es? Fragt sie erschrocken. Nachmittag, sage ich zärtlich und streichle ihr die Haare aus der Stirn. Wo bin ich? Fragt sie. Im Altersheim, antworte ich und ziehe ihre Strümpfe hoch. Und wer sind Sie? Fragt sie misstrauisch. Ich bin deine Enkelin, antworte ich. Nach unzähligen Besuchen dieser Art bin ich wohl eingestimmt auf immer dieselben Fragen aus dem Nichts für das Nichts. Wie geht es dir? Fragt sie. Gut, sage ich. Und wie geht es mir? Fragt sie. Du bist in besten Händen. Für dich wird gut gesorgt. Du hast zu essen und zu trinken. Und über Geld brauchst du dir auch keine Sorgen mehr zu machen. Na, dann ist ja alles gut, sagt sie und schlägt ihre Beine übereinander. Wer sind die da? Sie weist auf mehrere alte Menschen in dem neonbeleuchteten Altersheim, welche stumpf vor sich hinblicken, von rechts nach links wippen, aufstehen, sich wieder hinsetzen oder sich unaufhörlich am Ohr zupfen. Einige starren mit zurückgelegten Köpfen auf einen dröhnenden Fernsehapparat, welcher über dem Desinfektionsmittel ausdünstenden, glänzenden, leeren Plastiktisch wie das posaunende jüngste Gericht schwebt. Er schneidet jedes mögliche Gespräch in der Mitte durch. Nachrichten für eine Welt, in der keine Nachricht mehr ankommt. Hier gibt es andere Nachrichten. Wie alt bin ich? Fragt sie neugierig zerstreut. Ich antworte, 96 Jahre. Was? Ruft sie empört. Und das lebt noch? Wie du siehst, sage ich schmunzelnd. Dann bin ich ja ein Friedhofsdeserteur. Wir beide lachen zusammen wohl ein tausendstes Mal über ihren Lieblingswitz. Plötzlich wird sie wieder ernst und abwesend. Warum lasst ihr mich nicht sterben, murmelt sie. Deine Seele möchte noch leben, höre ich mich sagen. Meine Seele? Sie lächelt versonnen. Die schwimmt irgendwo herum. Immer wieder frage ich mich, wenn ich meine Großmutter in diesem Heim für chronisch Kranke besuche, wo sich in diesem hinfälligen, ohnmächtigen und langsam absterbenden Leib und schon lange abwesenden Geist ihre Seele versteckt halten mag. Da begegnet mir seit 2 Jahren ein Körper, der nur noch mechanisch ist, das Verdaute unkontrolliert unter sich lässt, nicht mehr weiß, mit wem er 40 Jahre lang glücklich verheiratet im Ehebett lag und keinen Verwandten mehr erkennt. Was in ihm aber lässt ihn überhaupt noch essen und verdauen, sitzen oder zitternd stehen? Ist das Seele oder Geist oder einfach kodierte Biologie, die ihr Programm auslaufen lässt? Kindchen, lass mich schlafen, sagt sie. Und wo sie geht und steht, verfällt sie in Tiefschlaf. Vielleicht ist ihre Seele ja in den Schlaf, in den Traum geflüchtet, dahin, wo sie kein anderer Mensch mehr begleiten kann, in ein Reich zwischen Leben und Tod. Vielleicht muss sie noch die entscheidenden, ihr Leben erst abrundenden Träume träumen. Vielleicht sind die Träume noch das einzig Lebendige in ihr. Sie, einst eine Pianistin, weiß nicht mehr, wer Beethoven ist. Und wenn ich ihr eines ihrer ehemaligen Lieblingsstücke über einen Walkman vorspiele, dann behauptet sie, dieses Stück nie gehört zu haben. Wo ist die Seele denn am Tag, wenn sie nachts in Traumbergwerken ihre Arbeit verrichtet? Von wo geht all unser Fühlen, Sehnen, Tasten, gehen unsere Träume, Freuden, Liebe und Anteilnahme für den anderen Menschen, das Schöne oder die Natur aus? Wo sitzt diese Seele, die sich nur materialisieren kann in unserem sterblichen Körper, von dem die Christen sagen, er sei das Gefängnis der nach Gott strebenden unsterblichen Seele, nur durch den menschlichen Sündenfall von Gott getrennt und in den sündigen Körper gebannt. Das war die ideologisch-geistige Ausrichtung, die es der Inquisition ermöglichte, den Körper zu Schanden zu foltern, um die Seele für die Ewigkeit zu retten. Sind Körper und Seele zwei voneinander getrennte Wesenheiten und gehorchen verschiedenen Fürsten? Platon hat sich die Seele unter dem Bild eines Zweigespanns gedacht, den Wagenlenker als Vernunft. Von den Rossen ist das edlere der nach oben strebende Mut, das unedlere Ross die Begierde, die widerspenstig nach unten drängt. Die erste Seele ist bei ihm göttlich. Sie ist unsterblich und sitzt im Haupt. Die anderen zwei sind sterblich und sitzen zwischen Zwerchfell und Magen. Für andere berühmte Griechen waren Herz und Seele identisch. Für Aristoteles sitzt die Seele in jedem Teil und Gliedmaß des Menschen. Für ihn ist die Seele gleich einer Hand, weil diese das Werkzeug aller Werkzeuge ist, wie die Seele ihm auch die formgebende Kraft aller intellektuellen und sinnlichen Formen ist. Im Alten Testament lebt die Seele im Blut. Darum sollst du Blut nicht essen, denn das Blut ist die Seele. Darum sollst du die Seele nicht mit dem Fleisch essen. Moses 12, Vers 23. Die eigentlich vernünftige Seele aber sitzt für die Juden im Hirn. Für Descartes und damit seit der Renaissance sitzt sie in der Zirbeldrüse. Und nach Marsilio Ficino steigt sie bei den Liebenden bis zu den Augenlidern empor. Im Volksglauben waren und sind bis heute Blut, Harn, Samen, Schweiß, Kot, Speichel, Fingernägel und die Nachgeburt Träger von Lebenskraft. Halten wir an der Organgebundenheit der Seele fest, so ist den neuesten Entwicklungen der Gentechnologie, der modernen Fortpflanzungsmedizin, der Herstellung von Mehrlingen, geklonten Wesen und Retortenkindern, der Transplantation von Organen in fremde Leiber, der Manipulation von Erbanlagen mit äußerster Skepsis entgegenzufürchten. Sind der Körper und die Seele eins? Wohin verliert sich die Seele, wenn ein Mensch aus den verschiedensten Extremitäten und Organen zusammengesetzt ist? Bei siamesischen Zwillingen habe ich mir immer die Frage gestellt, ob diese Wesen eine oder zwei Seelen haben. Jedes Mal, wenn ich meine Großmutter besuche, erzählt sie mir von einer neuen Seele. Die eine schläft gerade, die andere wacht, wieder andere schwimmen, tanzen oder gehen spazieren. In früheren magisch bis mythischen Phasen glaubten die Menschen an mehrere Seelen in einem Leib. In Pyramidentexten findet man Zuschreibungen bis zu 14 Ks. Die Namenseelen, Blut-, Atem- und Schattenseelen und solche, die den Leib erst im Tod verlassen, oder die schon vor dem Tode ein Sonderleben auch in Tieren, Pflanzen, Bergen, Gewässern, Dingen, Sternen und Gestirnen führen. So wie im Laufe der Menschheitsentwicklung aus Seelen und Geistern die Seele und der Geist wurde, so wurde aus den Göttern ein Gott und aus den Menschen der ich-bezogene Mann, wie Jean Gebser in seinem Buch Ursprung und Gegenwart beschreibt. Wenn wir heute von der Seele und nicht mehr von Seelen sprechen, so ist das bereits die Folge bestimmter Rationalisierungsvorgänge des neuzeitlichen Menschen. Seit der Aufklärung wird meist nur noch von der Psyche, nicht mehr von der Seele gesprochen. Die Aufklärung mit ihrer verabsolutierenden Vorstellung, dass alles machbar, erziehbar, lernbar, veränderbar, erklärbar sei, hat der Seele mit ihren dunklen, magischen, unkontrollierbaren Nischen mitsamt dem Aberglauben den Kampf angesagt. Bleiben durfte nur das Helle, das Sichtbare, das naturwissenschaftlich Erfassbare. Das Böse, das Dämonische im Psychischen musste wegtherapiert werden. Denn da, wo der Mensch eindeutig handeln will, muss die widersprüchliche, hundertfach verspiegelte und versiegelte Seele aufgelöst werden. Und so wird das die Seele charakterisierende Unfassbare, ihre Offenheit und Mittlerfunktion zwischen den Welten des Traums, der Natur, der Gefühle, des Lebens und des Todes, zu einem geschlossenen System verengt. So fällt das Offene ins Geschlossene. Wird das Tasten zum Zugriff, das Zögern zur in die Praxis umsetzbaren Gewissheit. Allein, dass die Psychologie vom Unbewussten spricht, macht sie suspekt. Es gibt nur verschiedene Arten des Bewusstseins. Es gibt nichts Unbeseeltes, nichts Unbelebtes. Die moderne Atomphysik hat längst bewiesen, dass die ganze Welt und alles, was sich auf ihr befindet, einen einzigen Tanz von Atomen und verdichteter Energie vollführt. Indem die Aufklärung versucht hat, die Dämonen radikal zu bannen, hat sie vergessen, ihnen neue Orte zuzuweisen. Und so tauchen sie wieder als rationalisierter Irrsinn in einer hochtechnisierten Gesellschaft auf und wenden sich gegen die Natur und den Menschen. In medientechnisch geführten Kriegszügen werden letzte Reste teilnehmender Trauer um die Toten eliminiert, Massenmorde und brennende Leiber aus bombardierten Bunkern zum Abendessen serviert. Explodierende Bomben werden nur noch als Computerspiele aufgefasst. Man nimmt an einem Krieg teil. Nach Lust und Laune schaltet man ein oder ab, wie es beliebt. Man bekommt ein Geschehen geliefert, welches im sicheren Abstand von Tausenden von Kilometern nach Stabstischentwürfen auf die Sekunde genau abläuft, gespickt mit manipulierten und zensierten Informationen. Die Kluften werden immer größer zwischen manipulierter Wahrnehmung, beliebiger Teilnahme und Selbstbetrug. Für die Seele gibt es keinen Platz mehr. Die Medien saugen unsere Aufmerksamkeit auf, verschaukeln uns mit falschen Bildern, in denen wir ersticken und verhungern zugleich. Früher folterte die Inquisition die Seele aus dem Leib. Heute machen das Computer, Videoclips, Fernsehen und Filme. Diese systematische Entseelung ist zu erfahren in Krankenhäusern und Altersheimen, in denen wir Krankheit, Alter und Tod institutionalisiert eingeeist haben, die Menschen wie Dinge behandeln und ihnen im Ernstfall nur noch mit Maschinen zu Leibe rücken, um sie von uns abzurücken. Wir laufen dem Tod davon. Wir laufen der Seele davon und sie wird uns einholen, spätestens beim Abendessen mitten im Supergau. Alte Menschen haben der rationalen Vernunft gekündigt. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Sie scheißen auf die Zivilisation, im wahrsten Sinn des Wortes. Künstler, Wahnsinnige, Träumende, Kinder und Sterbende sind wieder oder noch Zeugen verdrängter seelischer Grenzbereiche. Alte Menschen schrumpfen vielleicht weniger zu nur noch Körpern, als vielmehr zu nur noch Seelen. Jetzt nimmt der Körper Abschied und die Seele macht sich auf den Weg, spricht in Rätseln und malt schweigend Labyrinthe aus. Behutsam helfe ich meiner Großmutter in einen Rollstuhl. Ich will mit ihr im Anstaltspark spazieren fahren. Der Rollstuhl gleitet lautlos über endlose Gänge, spiegelglatte Böden, durch Glastüren hindurch, die sich von selbst öffnen und wieder schließen, vorbei an gebückten alten Menschen, die sich mühsam an Seitengeländern haltend, Schritt für Schritt ihren Körper hinter sich herziehend, an den Wänden entlang schlurfen, um nirgends mehr anzukommen. Endlich sind wir in der Sonne, auf der Wiese, bei den Rosen. Der Garten erinnert mich an einen englischen Garten, wild und romantisch. Damals im 18. Jahrhundert wurden diese Gärten in Abgrenzung zu den geometrischen Gärten der Renaissance angelegt, wie um neue Orte für das verloren gegangene Paradies zu schaffen. In ihnen findet sich nichts mehr von der stillen Harmonie eines Hortus Conclusus, dem Ursprungs- und Vereinigungsort der menschlichen Seele mit dem Heiligen Geist, in vielen Bildern der christlichen Ikonografie dargestellt als Maria und Jesus in einem Rosenhain. Das Labyrinthische in den englischen Gärten wurde gegen das Paradies ausgespielt und damit zu einem neuen Ort für die Seele mit ihren zu rettenden Abgründen. In einem solchen Garten blinzelt die alte Frau mit den Augen, atmet mehrere Male tief durch. Plötzlich ruft sie begeistert: Sieh doch nur, wie schön sie sind, wie sie blühen und wie das Gras duftet, wie zu Hause, damals in Bromberg, bei den Eltern. In ihren Augen spiegeln sich Himmel und Bäume, und langsam kehrt ein Funken zurück, ein Leuchten, das mir aus früheren Zeiten vertraut ist. Es ist ein Glimmen, das ihr Gesicht zu dem zurückzaubert, was es einst war. Ihre vertrockneten und heimatlos gewordenen Züge entfalten sich wie ein Fächer. Ihr Gesicht wird mir wieder Heimat meiner Kindheit. Ihr Blick richtet sich langsam wieder erkennend auf ihre Umgebung und kehrt zurück aus dem Reich des vorweggenommenen Todes. Hinter ihren Augen lüftet sich der Schleier und legt ihr gelebtes Leben, ihre Würde, ihre Erfahrungen, ihre unverwechselbare, einzigartige Existenz und ihre Erinnerungen frei. Ist das jetzt ihre Seele, die für einen Moment von ihrem Spaziergang auf der Schattenseite zurückgekehrt ist? Sie schaut mich an. Sie erkennt mich. Sie nennt zärtlich meinen Namen. Sie streichelt meine Wange. Sie erkennt die Blumen, die Vögel, die Schmetterlinge, die Bienen, die Bäume und die Sonne. Und mit jedem erfreuten Benennen leuchtet wieder ein Teil ihrer selbst kurz auf. Hat die Natur sich in ihr erkennend belebt? Heißt Seele erkennen oder wiedererkennen? Welche geheime Verbindung besteht zwischen der Natur und der Seele des Menschen? In der Wahrnehmung der Blumen und des Duftes scheint sie angekommen, ist sie wieder zu Hause. Hier im Garten, im Licht, in der Wärme der Sonne, unter dem Schatten eines Fliederbusches muss sie nicht fragen, wie alt sie ist, wer die anderen sind, wo sie ist. In der sinnlichen Wahrnehmung ist sie selber zum Ort geworden. Im Duft ist sie ein Ort, der von sich weiß. In der Berührung ihrer Hände mit meiner Wange ist sie fraglos. Jede zärtliche Berührung zweier Menschen ist die Antwort selber. Sind Schönheit, Sinneserfahrungen, Liebe oder Natur immer noch Antworten, selbst für den, der vergessen hat, die richtigen Fragen zu stellen? Und Heimaten für die, die heimatlos auf dieser Welt und in ihren Körpern geworden sind? Heißt die Antwort auf das, was fraglos ist, Seele? Das Gesicht meiner Großmutter erscheint mir in diesem Moment so schön und wieder in sich selbst angekommen und heimgekehrt, dass ich ein Foto von ihr machen möchte. Später auf dem entwickelten Bild muss ich feststellen, dass genau das, was ich bannen und festhalten wollte, sich nicht bannen lässt. Es war auf dem Foto nicht wiederzufinden. Es war auf der Reise durch den Apparat, durch die Technik und die Dunkelkammer verloren gegangen. Ja, vielleicht auch durch meine willentliche Intention, Beseeltes festhalten zu wollen. Und so wurde, was mir Antlitz schien, nur mehr wieder zu einem Gesicht. Die verschwundene Seele auf dem Bild verwundert mich umso mehr, als ich schon auf so manchem Foto die Essenz eines menschlichen Wesens oder Charakters erkannt zu haben glaubte. Bis heute scheuen sich magisch fühlende Menschen, Eingeborene oder Orientalen, sich fotografieren zu lassen. Sie sind zutiefst davon überzeugt, dass ihre Seele weggeknipst wird und dass derjenige, der ein Bild, ein Abbild von ihrem Gesicht besitzt, Macht über sie hat und ihnen in ihrer Abwesenheit selbst über Tausende von Kilometern hinweg Schaden zufügen könnte. Im Abbild ist die Essenz ihrer Lebenskraft enthalten. Das Bild sind sie selber. Das Bild ist Seele. Bis heute ist es im Islam verboten, das menschliche Gesicht in sakralen Zusammenhängen abzubilden. Dort steht für Seele das verschlungene Ornament. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Faszination bestimmter Märchen, die meine Großmutter mir immer und immer wieder erzählen musste. Das Märchen vom kalten Herzen von Wilhelm Hauff und Peter Schlemihl von Adalbert von Chamisso. In beiden Geschichten verkaufen die Protagonisten ihre Seele an den Teufel. Der eine sein Herz, der andere seinen Schatten. Der Schatten, die Aura, das Maß, der Name oder das Bild eines Menschen zeugen von der Präsenz des Abwesenden, seiner seelischen Kraft, seiner einmalig wirksam gewordenen Authentizität. Wir betreten Geburtshäuser berühmter Schriftsteller, Musiker oder Künstler mit scheuer Ehrfurcht. Ihre Räume sind magisch aufgeladen mit ihrer Aura, ihrem Leben, ihren Leiden oder ihrer Genialität. Schlösser, Burgen, Kampfplätze erzählen von Kriegen, Liebestragödien, Intrigen, Qualen oder großen Schaffensphasen. Die Gotteshäuser, Kirchen, Einsiedeleien und Dome sind gesättigt mit inbrünstigen Gebeten unzähliger Gläubiger. Und die Reliquien und Gebeine der Heiligen und Märtyrer sollen magische Kräfte haben. Würden alle Kreuzsplitter der Welt zusammengeleimt, so ergeben sie mindestens 30 Kreuze, an denen Jesus von Nazareth gleichzeitig gehangen haben müsste. Die kalten, von Moos und Efeu überwucherten Mauern, die blassen Knöchelchen der heiligen Agathe, die hallenden, feuchten Schlosslabyrinthe vergangener Tyrannen, die verrosteten Lanzen berühmter Kriege, der mit Schimmel besetzte Federhalter von Balzac, das muffig riechende Doppelbett der Madame Pompadour, die stinkenden, düsteren Bleikammern von Venedig, aus denen Casanova entkam, das durchlöcherte Schnupftuch der Marie Antoinette, mit dem sie sich kurz vor ihrer Guillotinierung das Näschen schneuzte, die bräunlich angefaulten Zähne des heiligen Magnus in goldumrändertem Schrein, der morsche Pinsel des Tizian, das sich auflösende Schweißtuch der Veronika, der staubbedeckte Meißel des Michelangelo. Alle diese toten Gegenstände sind geronnene Seelenfossilien. Sie sind geladen mit der Aura all derer, die sie je berührten und derer, die sie bewundern. Die Bewunderer suchen und finden eigene Seelenanteile in den Lebensgeschichten der Großen. Und so huldigen sie letztlich sich selbst, über Jahrhunderte hinweg, ihren eigenen Schatten und ihren eigenen Idealen. Die Nachgeborenen sind es, welche die Toten und die Gegenstände der Toten und die Burgen und Schlösser der Toten mit ihrer Seelenkraft aufladen. In der Veräußerlichung eigener Empfindungen und Sehnsüchte nach Genies und Giganten, Mördern und Heiligen finden wir uns in überhöhter Form wieder. Heroisiert in den Großen der Welt begegnen wir unseren eigenen Projektionen. So erst schließt sich der endlose Kreis der tanzenden Seelen im magischen Bewusstsein immer aufs Neue. Der Choreograf dieses Seelentanzes ist immer man selber. In der symbolischen Auferweckung der Verstorbenen durch unsere Huldigung in den Museen, Schlössern und Geburtshäusern der Großen spielen wir auch ein bisschen lieber Gott. Wir spielen Auferweckung und verscheuchen damit unsere Angst vor dem Tode. Seele und Aura werden zum Banner gegen Tod und Verwesung. Dass es trotzdem Leichen gibt, macht das Leben so kurz. Schon jetzt behandle ich bestimmte Gegenstände meiner Großmutter mit Ehrfurcht und Wehmut, als sei sie bereits gestorben. Manchmal befürchte ich, dass ich sie durch diesen magischen Zauber nicht nur imaginativ am Leben erhalte, sondern sie vielleicht auch frühzeitig umbringen könnte, wenn ich denke, hier auf diesem Stuhl hat sie immer gelesen und ihre rechte Hand lag auf der spitzenbedeckten Lehne. Dieses Kleid trug sie nur am Karfreitag, wenn sie weinend die Johannispassion hörte. In diesem perlmuttbesetzten Mahagonikästchen lagen ihre Zigaretten. Aus diesem Kristallglas trank sie immer ihren frühabendlichen Whisky. In dieser Silberschatulle liegt noch immer ihr Schmuck, den sie nie wieder tragen wird. Der, der auferwecken kann, der kann auch töten. Die Gegenstände zaubern mir ihr Gesicht, ihre Hände in die Gegenwart, lassen mich ihre Stimme hören. Auf der einen Seite verhelfen die Dinge zu Unsterblichkeit, auf der anderen Seite gerinnt ein ganzes gelebtes Leben zu einem Ding. Was heißt da noch Leben oder Seele? Die Funktion der Beseelung von Gegenständen meiner Großmutter wird mir immer deutlicher. Ich versuche, das finale Ende hinauszuschieben, dem Tod und der Trauer auszuweichen. Ich versuche zu halten, zu bannen, was nicht zu bannen ist. Ihren anstehenden wirklichen Tod genauso wie das aktuelle langsame Sterben in geistiger Umnachtung in einem Altersheim. Das Entschwinden eines einzigartigen Schattens auf dieser Welt. Indem ich ihre Gegenstände mit ihrer Aura und ihre Seele mit der meinen auflade, negiere ich praktisch auch meinen Tod. Das Leiden und Sterben eines geliebten Menschen demonstriert die eigene Zerbrechlichkeit. Und mit dem Tod des anderen stirbt ein Teil der unwiederbringlichen Geschichte. Durch die Beseelung der toten Dinge versuche ich, mit Hilfe der Seele zu halten, was unwiderruflich Abschied nehmen wird. Die Seele herbeizuzitieren heißt, nicht Abschied nehmen zu können. Ich packe kleine Leckerbissen aus. Konfekt, selbstgebackenen Kuchen, Eierlikör, den sie immer so gerne trank. Sie schüttelt den Kopf. Wozu noch? Fragt sie. Beinahe liegt mir auf der Zunge, du musst doch groß und stark werden. Ich sage, du musst essen, um zu leben. Sie fragt zurück, um zu leben? Diese Wendung gefällt mir auch gut. Ich sage, du musst essen, damit deine Seele noch träumen kann. Sie sieht mich verwundert an. Meinst du, dass ich noch träume? Wir träumen jede Nacht, antworte ich. Und was träume ich? Fragt sie. Deine Seele weiß es, sage ich unsicher und reiche ihr ein Stück Kuchen. Sie schüttelt den Kopf und sieht stumpf vor sich hin. Vielleicht erinnert sich jetzt etwas in ihr an ihre eigene Küche, an ihren riesigen Küchentisch, auf dem sie die herrlichsten Speisen zubereitete, die delikatesten Kuchen bug, das würzigste Brot. Vielleicht sieht sie mich, wie ich damals als Kind auf diesem Tisch sitzen und kleine Zöpfe aus Teig flechten durfte und sie dann mit Zuckerwasser oder Öl bestrich, wie die Küche warm war und nach Zufriedenheit, Wunschlosigkeit und Geborgenheit duftete und wie sie es war, die mir von den Seelenbroten und den Teigseelenzöpfen erzählte und wie sie lachend sagte, was einem an die Seele gebacken, kann man mit keinem Scheidewasser losbringen und dass ein Brot nur schmecke, wenn man seine Seele hineingebacken habe. Von ihr wusste ich, dass es in Schwaben ein Weizenbrot gibt, das nur am Allerseelentag gebacken wird und Seelenweg heißt. Sie war der festen Überzeugung, dass jeder Brotleib der Leib Jesu Christi sei und die Kraft der mütterlichen Erde enthalte, dass die Götter die Seele teigen, bis sie aufgegangen ist, dass es nicht umsonst hieße, dass ein Mensch aus echtem Schrot und Korn sei. Sie sprach nicht vom herzhaften Geschmack, sondern immer, das schmeckt wie Seele und dass der Mensch zu dem wird, was er verspeist. Vielleicht sind bei ihr die Wurzeln meiner vegetarischen Essensgewohnheiten zu orten. Bin ich doch davon überzeugt, dass ich mit jedem Bissen Fleisch eines Tieres die von ihm erlittene Todesangst mitesse und die Qual seines kurzen Lebens in einer Massentierhaltung. Es war ihr nicht nur äußerst wichtig, wie etwas gekocht, sondern besonders auch, wie es angerichtet wurde. Die Seele isst mit. Sie erzählte mir von den Essensbeigaben in alten Gräbern, weil die Alten die Vorstellung hatten, dass die toten Seelen auf ihrer Fahrt noch irdische Nahrung bräuchten und wie wichtig das Fasten sei. Mache es doch erst eine andere Form der Nahrung möglich, die seelische. Noch Jahre nach dem Tod meines Großvaters deckte sie ein Gedeck für ihn mit. Von ihr kannte ich die Tragödie der Indianer, denen die Missionare verboten hatten, ihre Ahnen zu essen, was sie taten, um sich die Seelenkraft ihrer Toten anzueignen und sie unsterblich zu machen und damit den ganzen Stamm. Mit diesem Verbot begann ihr seelisches Sterben, dem das Körperliche folgte. Folgt dem Körperlichen das seelische Sterben oder dem seelischen Sterben der körperliche Tod? Ich denke, beides entschwindet für diese Welt gemeinsam, so wie beides gemeinsam in Erscheinung trat. Die heiße Abtreibungsdiskussion und Frage, ob der menschliche Fötus vom Moment seiner Befruchtung, nach dem dritten Monat oder gleich nach der Geburt beseelt sei, ist eher eine ideologische als eine moralische. Menschen, Wesen, Tiere, Pflanzen, Steine und Dinge sind beseelt oder nicht, wenn wir an ihre Seele glauben. Es ist immer die eigene Seele, die sich im anderen erkennen will. Jedes Ding kann Seele sein. Man muss es ihm nur sagen, schrieb Rilke. Seele ist etymologisch die Abstammung von See, die aus dem Wasser stammende. Bestimmte Seen und Flüsse galten den Germanen als Aufenthaltsort der Seele vor der Geburt und nach dem Tode. In jedem Wasser können wir uns spiegeln. Die Seele spiegelt den Körper, der Körper die Seele. Narziss wurde seiner selbst, also seiner Seele, im Spiegel des Wassers ansichtig. Die Seele ist in dem, was sie in uns auslöst, immer bewusstseinsschaffend. Auch wenn wir irgendwann oder immer wieder stürzen und ertrinken. Das Leben hat mehrere kleine Tode und Auferstehungen für uns bereit. Das Wasser ist seelisches Lebens- und Todessymbol. Schiffbrüchige morsen nicht SOL, Save Our Lives, sondern SOS, Save Our Souls. Wasser war das Stadium der Erde, aus dem die ersten Lebewesen kamen. Selbst der Embryo ist von Fruchtwasser umgeben und Menschen bestehen aus 85% Wasser. Wir kennen griechische Darstellungen der Todesseele als Seelenvögel, wie die Sirenen mit ihren Fischunterleibern und ägyptische Wasserkrüge als Attribute des Lebens. Bei den Christen gibt es das Seelenbad. Dort sollten sich die armen Seelen des Dorfes auf Kosten des reichen Stifters erquicken und sich beim jüngsten Gericht für dessen Heil einsetzen. In den Vorstellungen der Alten müssen die Seelen nach ihrem Tod durch Wasser gehen, weshalb man in einem Todesfall alles Wasser im Haus ausschütten muss. Und der Sarg, wie die Leiche, wird mit Weihwasser besprengt, damit die Seele sich an das kalte Wasser, durch das sie gehen muss, gewöhnt. Bestimmte Grabhügel haben die Form von Schiffen. Und auf Seelenschiffen werden die Seelen über Todesströme befördert, welche die Unterwelt vom Diesseits trennen. Bei den Germanen gab es Wolkenschiffe, Regenschiffe und später das Muttergottesschiff, mit dem Holda die Seelen ins Totenreich führte. Der lete Strom des Vergessens scheint mir eines der passendsten Symbole für das, was uns nach dem Tode erwarten wird. Was die Seele nicht belebt, gefühlt, lebendig erfahren hat, wird entschwinden in undurchsichtige Nebellandschaften, wie das Leben vor der Geburt. Wir werden nicht mehr wissen, dass wir einmal auf dem paradiesischsten Planeten weit und breit leben und leiden durften. Es scheint der einzig bewohnbare unter Billionen unbewohnbaren Sternen zu sein. Sind die düsteren Schattenzonen fremder Planeten vielleicht die Ursprungsländer unerlöster Kreaturen, Wiedergänger und Vampire? Die Menschheit hat sie dort, wie auch im Kreislauf menschlicher Selbstverschuldung, geortet. Gefallene, Verstockte, Schuldige, Verdammte, betrügerische und heidnische Seelen, schlicht arme Seelen, müssen auf der Erde herumirren, wandern über Berg und Tal, bei Wind und Wetter, Regen und Schnee, weil sie weder in der Hölle noch im Himmel sind. Sie fällen nachts das Holz, um es später für ihre Reinigung zu verbrennen. Und weil sie tagsüber unter Gattern oder Holztüren sitzen, darf man diese nicht hart zuschlagen, weil man ihnen sonst wehtun würde. Diese Geschichte erzählte mir die Großmutter in meiner Kindheit oft. Und es dauerte lange, bis ich Gartentore nicht mehr vorsichtig öffnete und schloss. Ich besuche meine Großmutter nun seit 2 Jahren regelmäßig in dieser Anstalt. Und jedes Mal nimmt sie mich mit in einen neuen Labyrinthabschnitt ihrer Seelenlandschaft. Die Täler und Berge, Wiesen und Felder, die wir gemeinsam durchschreiten, werden immer dunkler. Immer häufiger spricht sie von ihrem Tod. Immer häufiger gibt ihre Seele Anweisungen, wie sie von den Lebenden behandelt werden möchte. Wir müssten ihr, wenn sie gestorben sei, erst einen Spiegel vor den Mund halten, um zu sehen, ob sie auch wirklich tot sei. Wir müssten Spiegel mit schwarzen Tüchern verhängen, weil die Seele sich noch ganz körpergebunden wahrnimmt und ihr Spiegelbild sie auf der Erde festhalten und nicht entschwinden lassen würde. Wir müssten die Fenster öffnen oder einen Dachziegel lockern, weil ihre Seele sonst keinen Ausweg fände und als kleine blaue Wolke im Zimmer gebannt bliebe. Wir müssten einen Arzt holen, der ihr den Puls öffnen müsste, um sicherzugehen, dass sie nicht etwa lebendig begraben würde. Wir dürften an ihrem Totenbett nicht weinen und nicht klagen, weil sie sich sonst nicht von uns trennen könne. Später sollte ich die Vögel, die hungrig über dem Friedhof kreisen, auf dem sie begraben liegen würde, füttern, denn einer unter ihnen könnte sie selber sein. Dieser reiche Kosmos vergangenen Wissens, vergangener Bewusstseinsstufen menschlicher Entwicklungsgeschichte waren ihr in dem Maße zugänglich, je näher sie dem Tode entgegenlebte. Einige Monate vor ihrer beginnenden altersbedingten geistigen Umnachtung und Einlieferung in die Anstalt las sie mir folgenden Text aus der vedischen Literatur, den Upanishaden, vor. Alle, die aus dieser Welt ausscheiden, gehen sämtlich zum Monde. Durch ihr Leben wird seine zunehmende Seite angeschwellt. Und vermöge seiner abnehmenden Hälfte befördert er sie zu einer abermaligen Geburt. Aber der Mond ist auch eine Pforte der Himmelswelt. Und wer ihm auf seine Fragen antworten kann, den lässt er über sich hinaus gelangen. Hingegen, wer ihm nicht antworten kann, den lässt er, zu Regen geworden, herabregnen. Der wird hernieden, sei es als Wurm oder als Fliege oder als Vogel oder als Löwe oder als Eber oder als Beißtier oder als Tiger oder als Mensch oder als sonst etwas, an diesem oder an jenem Orte wiederum geboren, je nach seinem Werke, je nach seinem Wissen. Nämlich, wenn einer zum Monde kommt, so fragt dieser ihn: Wer bist du? Dann soll er antworten: Du bin ich. Wenn er so spricht, so lässt er ihn über sich hinausgelangen. Zwei Jahre, nachdem meine Großmutter mir diesen Text vorgelesen hatte, erzählte sie mir in der Klinik, dass ihre Hauptseele zum Mond zurückkehren würde. Wie weit sind unsere seelischen Definitionen angelesen und keineswegs Relikte magischer, vergangener Daseinsformen? Greift die Seele, metaphorisch gesprochen, auf, was sie über sich liest? Das heißt, wird sie zu dem, was in bestimmten soziokulturellen Kontexten gedacht wird? Ist sie ein Produkt der gerade gängigen Mythen, Mysterien und Rituale? Bettet sie sich geschmeidig in die jeweilige Rezeptionskraft, Imagination und Fantasie der jeweiligen Kultur, des Stammes oder menschheitsgeschichtlichen Bewusstseinsstandes? Oder liest sie in Schriften, Märchen und Mythen immer nur sich selbst, von einer, die über alle Zeiten und Räume hinweg gleich ist, war und sein wird? Welches Geheimnis bietet für uns heute noch der Mond, in den sich bereits die amerikanische Flagge gebohrt hat und von dem wir jetzt wissen, wie öd, leer und staubgrau es auf ihm aussieht? Wie können wir heute noch den Himmel und die Sterne magisch besetzen? Wissen wir doch von SDI-Programmen, vielleicht so gigantisch wie einst der Bau der Pyramiden, von Beobachtungsstationen und Vernetzungen im All, Waffensystemen im All, Müllhalden im All. Wer kann an die Sterne gewandt noch sagen, du bin ich? Und wie können wir noch über die Gestirne hinaus gelangen, ohne Angst haben zu müssen, in einem schwarzen Loch zu verschwinden oder mit einem Satelliten zusammenzustoßen? Auch der Kosmos wurde entzählt. Und der Mond ist verstummt. Am Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel, der Hauch, die Halle, der Atem, also die Seele. Ist sie der Entwurf der Vielfältigkeit von allem, was war und sein wird? Ist sie der Lebenshauch über allen Finsternissen, über denen der Geist sich erst in dem von ihm Geschiedenen erkennt? Ist die Seele der Spiegel göttlicher Präsenz für den Menschen? Ist die Seele die Brücke von uns zum Geist oder vom Geist zu uns? Oder ist sie gar selber der Geist, das geistig schaffende Prinzip, welches im Moment seiner Erscheinung wirksam ist, um dann wieder für immer in Finsternissen und schwarzen Löchern zu verschwinden? Oder ist die Seele die Brücke über der Verdammnis, dass wir vom Geist von Gott geschieden sind? Ist die Seele die ständige Sehnsucht nach ihrem Gemahl, dem Geist? Sind Geist und Seele ein Ehepaar? Ist die Seele die alles verbindende Liebe und Harmoniestifterin? Oder die Beunruhigung, Ausdruck der Not über alles voneinander Getrennte? Ist sie der Durst, der Beweis, dass es irgendwo auch Wasser geben muss? Gehen wir vom Heute aus, dann können wir erkennen, dass der Geist im Patriarchat identisch ist mit dem männlichen Prinzip, ja mit dem Mann selbst. Der Mann ist zum Modell des Menschen schlechthin geworden. In allen großen monotheistischen Religionen wie Judentum, Christentum und Islam ist Geist männlich oder höchstens androgyn. Das größte Verbrechen dieser Religionen scheint mir, den Frauen nur eine sündige, untergeordnete Seele zugesprochen und der Natur, den Tieren, Pflanzen und der Erde die Seele abgesprochen zu haben. So hat sich der männliche Geist selbst kastriert, hat den Körper von der Seele getrennt, die Hand vom Kopf, die Handlung vom Impuls, den Gedanken von der Tat, das Gefühl vom Verstand, den Skrupel vom Mord, das Mittel vom Zweck, den Traum von der Wirklichkeit. Durch alle Religionen ziehen sich Hierarchisierungen wie Mitte, Ganzheit, Einheit, Vielheit, oben, unten, männlich, weiblich. Nur die Schwerpunktverlagerungen unterscheiden sie voneinander. Mit wachsender Mentalisierung werden einzelne Verhältnismäßigkeiten herausgegriffen und bei fortschreitender Entfernung von einem komplexen Weltbild durch die Auflösung animistischer oder mikro-makrokosmischer Analogien wurden auch die einzelnen Polaritätspaare aufgelöst. Von da ab gab es nur noch oben oder nur noch unten oder nur noch männlich. Das seelische Lebensprinzip aber ist der Durchgang, die Passage, das Dazwischen, ist der Flug von einem Reich ins andere, von einem Menschen zum anderen, ist die Brücke zwischen dem Getrennten, zwischen den Hierarchisierungen und den Polen. Sie ist Bewegung, Regung, Mittler zwischen den Welten, ist der Transporteur von Wahrnehmungen und Gefühlen. Die Seele ist ein Gefährt, ist der Schmetterling, der von der Raupe zum geflügelten Wesen wird, ist die Brücke aus Träumen, ist der Regenbogen, an dessen Enden man in allen Märchen den Goldtopf sucht und niemals findet. Ihr Zauber liegt in der Ungreifbarkeit, ihrem Aufscheinen und Entschwinden, wie eine Wolke am Himmel, die ständig ihre Form verändert. Aber keine Wolke am Himmel über uns. Nein, ein Himmel zwischen oder noch besser in uns. Die Seele ist der Tropfen Ganzheit. Sie ist partiell allgegenwärtig. Partiell gegenwärtig sein heißt, seelisch präsent zu sein. Identität und Seele scheinen sich dabei auszuschließen, denn jede Identität ist ein Fixpunkt. Die Seele aber ist ein Prozess, um Werden zu begreifen. Die fixierte Identität wird die Seele langsam von unserer Welt verdrängen. Und wir werden verarmen um ihr lebendiges Welt- und Kosmos-umspannendes Wissen. Auch wenn die Seele nur eine Hilfskonstruktion ist, um die Angst vor dem eigenen Tod zu bannen und immer dann zitiert wird, wenn wir nicht Abschied nehmen können, gleichzeitig aber das Fraglose, der Ort, die Heimat, die Antwort ist, dann sollte man öfter am Tag sterben, sich von allem, was einem lieb und teuer ist, mindestens einmal am Tag verabschieden. Ich schiebe meine Großmutter durch die weißen Gänge zurück in ihr Anstaltszimmer. Ich umarme sie und sie sagt, »Wer sind Sie denn? Nun lassen Sie mich doch endlich schlafen.« Das war auf NDR 4 ein Versuch über die Seele. Nur noch Staub auf dem Mond? Eine Betrachtung von Viola Altrechter in einer Aufnahme des SFB. Die Sprecherin war Gabriele Buch. Zum Ausklang jetzt noch Musik.